Thronfolger 2008. Ihr wollt Rap, Fein, Kost aus Nord, Nord, Ost? Wann kommt her? Ihr Feinschmecker, Thronfolger. Ihr wollt Rap, Fein, Kost aus Nord, Nord, Ost? Wann kommt her? Ihr Feinschmecker, Thronfolger. Du musst deinen Stoff nicht länger durch die Nase ziehen. Lass ohne Reime einfach durch die Ohren fliegen. Aus dem Norden kommt die feinste Feinkost. Wir bringen einzigartige Delikatessen. Drück auf Play und lass es uns testen. Unser Rap wird gegen sie wie im 5-Sterne-Grand-Hotel. Fahren endlich Lexus, frisch vom Autohandel. Wir cruisen auf der fetten Yacht. Nur ihr pennt immer noch im Abwasserschacht. Gib mir mal den Kaviar und ein Glas voll mit Champagner. Ich lass es mir gut gehen, hier, ihr könnt es alle sehen. Mit nem goldenen Penis-Ring und dem Arsch voll mit Bling-Bling. Ich lass den Chicas den Hook singen, ihr könnt das Menü jetzt servieren. Das ist für die Feinschmecker, was wollt ihr von uns probieren? Wollt ihr Beats oder Raps oder Rhymes oder Tracks? Sind die Kings in diesem Biss und ich selbst überschätzt. Rap, Fein, Kost aus Nord, Nord, Ost. Dann kommt her, ihr Feinschmecker, Thronfolger. Ihr wollt Rap, Fein, Kost aus Nord, Nord, Ost. Dann kommt her, ihr Feinschmecker, Thronfolger. Rap, Fein, Kopf, verpackt ein Thronfolger-Lied. Das und noch ein stylischen Beat von Rapper Sinn. Mit nem Thronfolger-Text mit Sinn. Ihr seid wie Blattgold, wie 1000 Karat. Aus uns sprudeln die Worte wie beim Weiber-Telefonat. Schafft ihr die Fernbedienung für den Fernsehapparat? MTV ist doch klar und wir sehen die da. Thronfolger ist doch klar. Loco. Wir sind die Lukis in diesem Jahr, hier ihr könnt es alle sehen. Wir setzen die Charts mit 10 Tracks von Platz 1 bis 10. Keiner kann uns stoppen, alle aus dem Weg, hier kommen die. Bald denen rocken, die bald die ganze Welt floppen. Das sind die 5-Sterne-Rapper. Zieh mich an den Ball so wie ein Lecker. Alle hören uns und fragen sich, wo kommen die Flows her. Wir haben es im Blut geboren als Thronfolger. Rap, Fein, Kost aus Nord, Nord, Ost. Dann kommt her, ihr Feinschmecker, Thronfolger. Ihr wollt Rap, Fein, Kost aus Nord, Nord, Ost. Dann kommt her, ihr Feinschmecker, Thronfolger.